yako tabia, tunenda na kama ukilevi kwangu ni bia. Nikoleze ninogeshe mini pagawe, nipe vya moto moto mini lowe, kitandani kwa chupa chutu mina we. Nichombeze, chombeze.